gute Großpapa, zu der lieben Großmama. Als wir uns zuerst gesehen, weißt du noch, als wir waren jung und schön. 60 Jahre sind das her und vielleicht noch etwas mehr. Aber schön war's doch, weißt du noch, anno dazumal, vor vielen Jahren, wie liegst du fern, du schöne Jugendzeit. Anno dazumal, als wir noch waren, zur Lebensfreude, Traum, der ging ein Nichts der Welt. Ja, noch dazu mal.